1. Du, Menschensohn, sollst dir einen Ziegelstein nehmen, in vor dich legen und darauf ein Skizze der Stadt Jerusalem einritzen. 2. Anschließend sollst du ein Belagerung simulieren, indem du einen Wall und einen Turm errichtest, einen Damm aufschattest so hier und Sternbock rings die Stadt positionierst. 3. Nimm zudem ein Eisenfan und stell sie als Eisenwand zwischen dich und die Stadt, warin du deinen Blick fest auf sie richtest, die Belagerung als Zeichen für das Haus Israel darzustellen. 4. Danach sollst du dich auf den Linksit legen, symbolisch die Schuld des Hauses Israel auf dich zu nehmen, wobei die Anzahl der Tage deiner Lage der Dauer ihrer Schuld entspricht. 5. ICH habe die Jahr ihrer Verfüllungen in ein Frist von 390 Tagen umgerechnet, warin der du die Verantwortung für die Schuld Israels Trajan wirst. 6. Sobald dieser Zeitraum abgelaufen ist, sollst du dich für weitere 40 Tage auf den Rechter Seat legen, wobei jeder Tag ein Jahr der Schuld des Hauses Judah repräsentiert. 7. Du sollst deinen Blick und deinen entblößten Arm drohen gegen das Belagert Jerusalem richten und prophetisch wort gegen die Stadt aussprechen. 8. ICH wird dich mit Fesseln binden, damit es dir unmöglich ist, dich von einer Seat auf die Ander zu drehen, bis die Tage deiner symbolischen Belagerung vollendet sind. 9. Nimm wirst je den Getreidsorten y weisen, Gerst, Bohnen, Linsen, Hirsen Dinkel, Mischje sie in einem Gefäß und back daraus brot, das dir waren der gesamten Zeit deiner Liege pflicht als Nahrung deinen Soul. 10. Dein taglich Raschen Soldier nur abgeugen sein und lediglich 20 Shekel betragen, die du über den Tag verteilt zu dir nehmen must. 11. Ort das Wasser darfst du nur in begrenzten Mengen trinken, wobei die taglich Raschen auf ein Sechstel hin festgesetzt ist. 12. Du sollst dies Nahrung in Form von Gerstenkoschen essen, die du jedoch vor den Organ des Volks über menschlichen Exkrementen backen must. 13. Der Herr erklärt, dass die Israeliten auf dies Weise Brot in Unreinheit essen werden, wenn sie unter die fremden Volker vertrieben werden. 14. Daraufhin entgegnet ICH, Dak, Herr und Gott, ICH habe mich noch nie rituell waren reinigt, weder habe ICH es noch von Raubtieren Gerasins Fleisch gegessen, noch kam Gemmels Unreins Fleisch in meinen Mund. 15. Antwortet mir, das mir stat dessen gestat, rindemist als Brennstoff für die Zubereitung deines Brots zu verwenden. 16. Weiterhin sagt Menschensohn, ICH wird die Nahrungsmittelversorgung in Jerusalem unterbrechen, so dass die Bewohner Brot volle Sorge abwiegen und Wasser mit großem Entsetzen zu teilen müssen. 17. Dies geschieht, damit sie unter extremem Mangel und Brot und Wasser leiden, einander entsetzt ansehen und aufgrund ihrer eigenen Schuld allmalig zugrund gehen.